deine Gedanken nicht immer mit Schlechten zu füllen. Du könntest den ganzen Tag Frust aus deiner Seele brüllen. Du denkst, alles läuft falsch, nichts ist so, wie du es gern hättest. Du siehst dein Spiegelbild im Regen auf dem Asphalt. Nimm diese negativen Gedanken, mach sie in einen Brief. Gib ihn einer weißen Taube, die mit ihm bis zum Himmel fliegt. Und dann fülle deine Seele mit positiven Denk an Blumen, Wiesen, Menschen, die sich lieben. Das Leben in Frieden oder singende Vögel, die am Himmel fliegen. Alles ist so weit entfernt wie ein heller Stern. Doch halte an deinem Glauben fest und verfolge dein Traum. Du denkst, du bist an allem gescheitert, doch gib die Hoffnung nie auf. Du hast deine Familie, Menschen, die dich lieben. Denk an die guten Dinge und du wirst alles hinkriegen. Hör Musik, mach Sport oder rede mit deinen Freunden. Es sind kleine Dinge, die sich gegen negatives Denken beugen. Deine Gedanken beeinflussen dein Handeln und deine Gefühle, deine Gedanken. Du musst jeden Tag richtig leben und dafür danken, dass du sehen, fühlen und hören kannst, dass du Fehler machst und dass du ein Leben hast. Alles ist so weit entfernt wie ein heller Stern. Doch halte an deinem Glauben fest und verfolge dein Traum. Thank you.